Lügt wie gedruckt. Aber das mit Klasse. Was immer sie mir auftischt, es ist gelogen. Deshalb muss ich wissen, woran ich bin. Deshalb stelle ich ihre Bude auf den Kopf. Wenn sich die Lady von der Nacht erholt. In meinem Bett. Keine Spur. Nicht die geringste Spur des Falken. Drei Parteien sind hinter ihm her. So viel ist mir inzwischen klar. Die Lady, Miss O'Shaughnessy, alias Wanderley, alias LeBlanc. Dann mein Glöckchen Cairo. Und zuletzt unser großer Unbekannter. Das große G. Was macht den Vogel so wertvoll? Keine Ahnung. Für wen arbeiten sie? Keine Ahnung. Wie man es dreht und wendet. Sie sind alle hinter dem einen her. Der Malteser Falke. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Dashiell Hammett. Aus dem Amerikanischen von Peter Naujak. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Zweiter und letzter Teil. Nein. Nein, noch nicht. Ich sagte doch, ich hab's ihm schon... Ja, ich richte ihm aus, dass er sie anrufen soll. Ja, Mrs. Archer. Ja, sobald er kommt. Morgen, Engelchen. Oh, das ist jetzt schon das dritte Mal, dass sie heute Morgen anruft. Ihre Miss O'Shaughnessy ist drin. Sie wartet. Seit kurz nach neun. Mhm. Sonst noch was? Sergeant Paulhaus hat angerufen, aber keine Nachricht hinterlassen. Und G. hat angerufen. Wer? G. Mehr hat er nicht verraten. Und dann hat er gesagt, wenn Mr. Spade zurückkommt, wollen Sie ihm bitte ausrichten, dass G., der seine Nachricht erhalten hat, angerufen hat und später wieder anrufen wird. Mm, danke, mein Schatz. Versuch mal, ob du Paulhaus an die Strippe kriegst. Sam, jemand ist in meinem Apartment gewesen. Alles ist durchgewühlt. Was gestohlen? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich hatte solche Angst zu bleiben. Bestimmt ist dir dieser Junge gestern doch gefolgt und du hast es nicht bemerkt. Glaub ich nicht, mein Engel. Allerdings, ich möchte gern wissen, ob das Cairo gewesen sein kann. Er war die ganze Nacht nicht in seinem Hotel und ist erst vor ein paar Minuten zurückgekommen. Du bist heute Morgen zu Joel? Ja. Warum? Weil ich in dieser Geschichte ja irgendwo weitermachen muss, oder? Und nun müssen wir erstmal für dich eine neue Bleibe finden. Ins Coronet gehe ich jedenfalls nicht mehr. Ich glaube, ich hab's. Augenblick. Sergeant Paulhaus ist nicht in seinem Büro. Ich versuch's nochmal. Später. Was sagt deine weibliche Intuition? Ist sie eine Madonna? Oder sowas in der Art? Ich glaube, egal in was für Schwierigkeiten sie sich befindet, dass sie absolut astrein ist. Wenn es das ist, was Sie meinen. Hältst du so viel von ihr, dass du ihr helfen würdest? In welcher Form? Könntest du sie für ein paar Tage unterbringen? Bei mir? Ja. In ihrer Bude ist eingebrochen worden. Für sie schon der zweite Einbruch in dieser Woche. Es wäre besser, wenn sie nicht allein wohnt. Ist sie wirklich in Gefahr, Sam? Ich glaube schon. Nimm ein Taxi, aber pass auf, dass du nicht verfolgt wirst. Ich werde sie etwas später nachschicken und aufpassen, dass ihr niemand folgt. Der fette Mann. Hallo? Ja, hier ist Sam Spade. Mr. Gutman, oh ja. Ja, ist mir ausgerichtet worden. Hab schon auf Ihren Anruf gewartet. Jetzt gleich? Je eher, desto besser. Alexandria. 12C. In Ordnung. Sagen wir, in 15 Minuten. In Ordnung. Wir fangen gut an, mein Lieber. Ich misstraue einem Mann, der beim Einschenken genug sagt. Wenn er sich vorsehen muss, nicht zu viel zu trinken, dann deswegen, weil man ihm nicht trauen kann, wenn er es tut. Also, mein Lieber, auf offenes Sprechen und gute Verständigung. Sie sind ein zugeknöpfter Mensch? Ich rede gern. Das kommt ja immer besser. Ich misstraue einem zugeknöpften Menschen. Er sucht sich gewöhnlich den verkehrten Augenblick zum Reden und sagt dann meistens auch noch das Verkehrte. Wohl überlegt kann man nur reden, wenn man sich darin in Übung hält. Wir werden gut miteinander auskommen, mein Lieber. Wollen wir über den Vogel reden? Sie sind der richtige Mann für mich, aus dem gleichen Holz wie ich. Nicht lange auf den Busch klopfen, sondern ohne Umschweife zur Sache. Diese Art zu verhandeln gefällt mir. Aber zuerst beantworten Sie mir eine Frage, nur damit wir uns von Anfang an richtig verstehen. Sie sind hier als Miss O'Shaughnessys Vertreter? Dazu kann ich weder ja noch nein sagen. Kommt drauf an. Und worauf kommt es an? Wenn ich das wüsste, könnte ich ja oder nein sagen. Verstehe. Vielleicht kommt es auf Joel Cairo an. Vielleicht. Man könnte also sagen, dass sich die Frage stellt, wen von beiden sie vertreten. Könnte man so sagen. Jedenfalls wird es einer von beiden sein. Das habe ich nicht gesagt. Wer käme sonst noch in Frage? Ich bin ja auch noch da. Fabelhaft. Einfach fabelhaft. Mir gefällt ein Mann, der einem gerade heraus sagt, dass er auch an seinen eigenen Vorteil denkt. Reden wir über den Vogel. Also gut, Mr. Spade. Haben Sie eine Vorstellung, wie viel man für diesen schwarzen Vogel bekommen kann? Nein. Sie meinen, Sie wissen gar nicht, um was es sich handelt? Naja, ich weiß, wie er aussehen soll. Seinen Wert kenne ich nicht. Sie hat es Ihnen nicht erzählt? Nein. Und Cairo hat es Ihnen auch nicht erzählt? Cairo ist viel zu durchtrieben. Wie viel wird er denn dafür ausgeben? $10,000. 10.000? Und dazu noch Dollar. Da haben Sie den Griechen. Vielleicht wissen es die beiden wirklich nicht. Wenn sie es nicht wissen, bin ich der Einzige, der es weiß. Ich bin froh, mich an die richtige Adresse gewandt zu haben. Bei Gott, mein Lieber, Ihr Glas ist ja leer. Also, mein Lieber, es ist zwar erstaunlich, kann aber gut sein, dass keiner der beiden weiß, was der Vogel eigentlich darstellt. Und dass es damit kein Mensch auf der ganzen Welt weiß. Ausgenommen einzig und allein Ihr sehr ergebener Diener Caspar Gutman, wohlgeboren. Na prima. Und wenn Sie es mir erzählt haben, sind wir zwei die Einzigen, die Bescheid wissen. Mathematisch absolut richtig, mein Lieber. Nur bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich es Ihnen erzähle. Seien Sie doch kein Narr. Sie wissen, was er ist. Ich weiß, wo er ist. Deshalb sind wir ja hier. Und wo, mein Lieber, ist er? Sehen Sie, ich soll Ihnen sagen, was ich weiß. Aber Sie wollen mir nicht sagen, was Sie wissen. Ich glaube kaum, dass wir auf diese Weise ins Geschäft kommen. Wozu stehlen Sie mir meine Zeit, Sie mit Ihrem Geheimnis? Ich weiß zum Beispiel genau, was das Schatzamt in seinen Stahlkammern hat, aber was nützt mir das? Ich kann auch ohne Sie auskommen. Irgendein Problem, Mr. Gutman? Keine Sorge, Wilma. Mr. Spade möchte sich nur verabschieden. Noch was, Mr. Gutman. Halten Sie mir Ihren grünen Schnabel vom Leib. Wenn er mir das nächste Mal nachgeht, passiert ihm was. Also, mein Lieber, ich muss schon sagen, Sie haben ziemlich schlechte Laune. Laune? Überlegen Sie sich's und überlegen Sie schnell. Bis 5.30 Uhr haben Sie Zeit. Dann sind Sie drin oder draußen. Was ist passiert? Was ist wo passiert? Warum ist sie nicht gekommen? Sie ist nicht angekommen. Ich habe gewartet und gewartet und da ich sie telefonisch nicht erreicht habe, bin ich wieder ins Büro. Haben Sie sie mit einem Taxi geschickt? Klar. Sind Sie sicher, dass sie... Jemand muss dir gefolgt sein. Niemand ist dir nah. Ich bin doch kein Anfänger. Ein Dutzend Blocks bin ich mitgefahren. Ja, aber... Aber sie ist nicht angekommen. Das hast du mir gesagt. Ich gehe jetzt los, sie suchen. Und ich werde sie finden. Und wenn ich Gullideckel abheben muss, bleib hier, bis ich zurückkomme oder anrufe. Verdammt nochmal, lass uns wenigstens einmal was richtig machen. Du weißt hoffentlich, dass du dich gar nicht um mich kümmern musst, wenn ich so wie eben mit dir rede. Ich bin gegen Mittag mit einer Dame in ihr Taxi gestiegen. Wir sind die Stockton runter und die Sacramento rauf bis zur Jones Street. Dort bin ich ausgestiegen. Stimmt. Ich erinnere mich. Sie sollten sie zu einer bestimmten Hausnummer in der 9th Avenue bringen. Wo haben Sie sie abgesetzt? Das weiß ich nicht. Frischt das Ihr Gedächtnis wieder auf? Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, fahren wir zu Ihrer Einsatzstelle und holen uns die Genehmigung Ihres Fahrleiters. Ich habe sie zum Fährhaus gebracht. Auf Ihr Verlangen? Was denn sonst? Sie ist nicht vorher noch woanders hin? Nein. Moment mal, an der Polk Street hat sie an die Scheibe geklopft und wollte eine Zeitung. Ich habe gehalten und einen Jungen gepfiffen. Und der hat ihr die Zeitung geholt. Was für eine? Den Call. Und dann bin ich weiter die Sacramento runter und an der Kreuzung Van Ness klopft sie wieder an die Scheibe und will zur Fährstation. Und dann? Nichts. Sie hat bezahlt und ist los. Mit der Zeitung? Ja. Mit der rosa Seite nach außen oder einer der weißen? Also das habe ich mir nicht gemerkt. Verdacht der Falschmünzerei. Selbstmordversuch eines jungen Mannes mit 3 Jungen als Einbrecher nach Schießerei. Wirtschaft und Finanzen. Schifffahrt, Rohstoffe. Scheidung, Geburten, Eheschließungen. Todesfälle. Er will Sie sprechen. Kommen Sie mit. Ich habe dich nicht vor 5.25 Uhr erwartet. Er will Sie sprechen. Ich hoffe nur, du hast deine Windeln gewechselt. Das kaiserliche Geschenk. Mein Lieber, ich darf Sie wohl um Entschuldigung bitten. Reden wir von dem schwarzen Vogel. Na schön, mein Lieber. Es wird die erstaunlichste Geschichte sein, die Sie je gehört haben. Was wissen Sie über den Orden des Hospitals zu St. Johannes in Jerusalem, später Ritter von Rhodos oder Rhodiserorden genannt? Auch als Johanniter- und Malteserorden bekannt. Nicht gerade viel. Sie erinnern sich wohl nicht, dass Suleiman der Prächtige Sie von Rhodos vertrieb, dass Sie in der Neujahrsnacht 1523 verlassen mussten? Nein, ich erinnere mich nicht. So war es aber. Und Sie ließen sich zunächst in Messina auf Sizilien nieder und dort blieben Sie 7 Jahre bis 1530, als Kaiser Karl V. sich überreden ließ, Ihnen Malta samt Gozo, Comino und Tripolis als Lehen zu überlassen. 1530? Jawohl, mein Lieber. Aber unter folgenden Bedingungen. Sie sollten dem Kaiser alljährlich als Tribut einen weißen Falken als symbolische Bestätigung der weiteren Abhängigkeit Maltas von der spanischen Krone senden. Und wenn sie jemals die Insel verließen, sollten diese an Spanien zurückfallen. Verstehen Sie? Alles klar. Haben Sie eine Vorstellung von dem unermesslichen Reichtum des Ordens zu jener Zeit? Sie waren, glaube ich, ganz gut betucht. Sehr gelinde ausgedrückt. Sie wälzten sich förmlich in ihren Schätzen. Wir alle wissen doch, dass es Ihnen wie auch den Templern bei den Kreuzzügen in der Hauptsache ums Beutemachen ging. Nun, also, Kaiser Karl hatte ihnen Malta überlassen und als Lehnsgabe verlangte er nichts als jährlich einen Vogel. Was war da naheliegender, als sich zu überlegen, auf welche Art sie ihre Dankbarkeit ausdrücken könnten? Sie hatten den glücklichen Einfall, Karl für das erste Jahr einen prachtvollen goldenen Falken zu senden, von Kopf bis Fuß mit den schönsten Edelsteinen aus ihren Schatztruhen besetzt. Das sind Tatsachen, historische Tatsachen. Die Archive des Ordens vom 12. Jahrhundert an befinden sich immer noch auf Malta. Großmeister Villiers de Lisle-Adam ließ diesen fußhohen Vogel von türkischen Sklaven im Castel San Angelo anfertigen und schickte ihn an Karl nach Spanien. Die Galera hat Spanien nie erreicht. Sie haben von Barbarossa, Rotbart, Sheridan gehört? Nein? Ein berüchtigter Seeräuberadmiral im Dienste der Türken. Der, mein Lieber, hat die Galeere des Ritters gekapert. So kam der Vogel nach Algier. Eine Tatsache, die der französische Historiker Pierre Dant in einem seiner frühen Briefe aus Algier erwähnt. Er schrieb, der Vogel sei dort fast 100 Jahre gewesen, bis er von Sir Francis Verney erbeutet wurde, dem englischen Seeräuber. In den Memoiren der Familie Verney im 17. Jahrhundert von Lady Francis Verney steht allerdings nichts über den Vogel. Es ist ziemlich sicher, dass Sir Francis ihn nicht mehr besaß, als er starb. Er war nämlich völlig verarmt. Es gibt aber keinen Zweifel, dass der Vogel nach Sizilien gekommen ist. Von dort gelangte er in den Besitz von Victor Amadeus II., kurz nachdem er 1713 zum König gekrönt worden war. Und der schenkte ihn seiner Frau, als er nach seiner Abdankung in Chambéry heiratete. Auch das eine Tatsache. Carotti, der Autor der Storia del Regno di Vittorio Amadeo II., hat sich dafür verbürgt. Als nächstes tauchte er im Besitz eines Spaniers auf, der bei der Armee gedient hatte, die im Jahre 1734 Neapel einnahm, des Vaters von Don José Monino e Redondo, Graf von Florida Blanca, der Kabinettschef Karls III. War. Nichts spricht dagegen, dass er wenigstens bis zum Ende des Ersten Karlistenkrieges um 1840 in dieser Familie geblieben ist. Dann tauchte er in Paris auf, das um diese Zeit nur so von Karlisten wimmelte, die aus Spanien hatten fliehen müssen. Wer auch immer ihn mitgebracht hatte, muss vom tatsächlichen Wert des Falken nichts gewusst haben. Man hat den Falken nämlich als Vorsichtsmaßnahme bemalt oder emailliert, so dass er jetzt nach nichts mehr als einer interessanten schwarzen Statuette aussah. Und in dieser Maske wurde er 70 Jahre in Paris regelrecht herumgeschubst, in den Gossen von Paris. Bis er im Jahre 1911 von einem griechischen Händler namens Charilaos Konstantinides in einem obskuren Laden entdeckt wurde. Charilaos brauchte nicht lange, um herauszufinden, was es war, um es zu erwerben. Ich bekam Wind von der Sache und habe auch das meiste aus ihm herausgequetscht. Um den Vogel zu sichern, ließ Charilaos ihn neu mit Lack überziehen. Anscheinend so, wie er heute ist. Genau ein Jahr, nachdem er ihn erworben hatte, ungefähr 3 Monate, nachdem ich ihn dazu gebracht hatte, sich mir anzuvertrauen, schlug ich in London die Times auf und las, dass in sein Geschäft eingebrochen und er dabei ermordet worden sei. Am nächsten Tag war ich in Paris. Der Vogel war verschwunden. 17 Jahre habe ich gebraucht, um den Vogel wieder ausfindig zu machen. Ich habe seine Spur bis zum Haus eines russischen Generals, eines gewissen Kemidov, in einem Vorort von Konstantinopel verfolgt. Er hatte keine Ahnung, was er eigentlich besaß. Seine angeborene Widerborstigkeit war wohl der Grund, warum er ihn mir nicht verkaufen wollte, als ich ihm ein Angebot machte. Deshalb schickte ich Agenten los, um den Falken zu besorgen. Nun, mein Lieber, Wie Sie wissen, haben Sie ihn besorgt. Bloß habe ich ihn nicht. Aber ich werde ihn haben. Ihr Glas, mein Lieber. Dann gehört der Vogel also General Kamidow. Ein Stück von solchem Wert, das auf solche Weise von Hand zu Hand gegangen ist, gehört ganz offensichtlich demjenigen, der es sich anzueignen versteht. Dann gehört der Falke jetzt Miss O'Shaughnessy? Lediglich in ihrer Funktion als meiner Beauftragten. Ach so. Und es besteht kein Zweifel, dass sie ihn jetzt besitzt? Kaum. Und wenn ich fragen darf, wo? Das kann ich nicht sagen. Mr. Spade, wo ist Miss O'Shaughnessy jetzt? An einem sicheren Ort. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Aber ich vergesse ja ganz unsere Stärkung. Ich habe Ihnen zwei Vorschläge zu machen. Und beide sind fair. Ich gebe Ihnen $25,000, wenn Sie mir den Falken ausliefern. Und weitere $25,000, wenn ich in New York angekommen bin. Oder ich gebe Ihnen 25% dessen, was ich für den Falken herausholen kann. Wie viel könnte das sein? Sagen wir, eine 500.000. Dann wäre der Vogel eher 2 Millionen wert. Ja, ich wäre ein Riesenhaufen Kies. Das ist ein Riesenhaufen Kies, Mr. Spade. Wilma? Mr. Gutman? Mr. Spade hat sich verabschiedet. Schaff ihn weg. La Paloma. Endlich sind Sie zurück. 6 Uhr früh. Wieso bist du hier? Sie haben mir doch gesagt, ich soll warten. Oh, Ihr Kopf, was ist denn passiert? Ich bin gestürzt oder niedergeschlagen worden, ich weiß nicht. Ich habe jemanden besucht, bekam Knockout-Tropfen in den Whisky und fand mich gute 12 Stunden später auf dem Boden einer Herrentoilette wieder. Ich hole einen Arzt. So schlimm ist es auch wieder nicht. Bloß die Kopfschmerzen. Irgendwas Neues? Haben Sie Miss O'Shaughnessy gefunden? Noch nicht. Irgendwas Neues. Ein junger Mann war da mit einer Nachricht. Mr. Gutman freut sich, noch vor 6:30 mit Ihnen reden zu können. Die Nachricht habe ich erhalten und die Kopfschmerzen davon. Ich gehe jetzt frühstücken. Morgen, Sam. Setz dich. Iss ein Ei mit. Donnerwetter, die hätte jemand ordentlich eine verpasst. Danke, Luke. Hab schon gefrühstückt. Nachtschicht. Ja, war nichts los. War Kairo heute Nacht hier? Der Typ von 635. Genau. Der war nicht auf seinem Zimmer. Wie stehen die Chancen, sein Zimmer unter die Lupe zu nehmen? Sofort? Die Chancen stehen sehr gut. Was suchen wir eigentlich? Wenn ich das wüsste. Sam, ich will ja nicht drängeln, schon aber... Schon gut, Luke. Nur noch der Papierkorb. Der Call von gestern. Da fehlt ja ein Stück. Heute angekommen, 5.05 Uhr Capac von Astoria, 5.06 Uhr Alvarado von Brandon. Sieht so aus, als ob der feine Herr sich für ein Schiff interessiert. Ja, von gestern. Seite 35 links unten. Spalte, heute angekommen. Haben Sie's? Nach 5:06. Ja, weiter. Ja. Ja. Ja. Moment. Das letzte nochmal. 8:05, La Paloma von Hongkong. Das war's. Und vielen Dank. Kani 1401, bitte. Hallo? Ja, ich hätte gern eine Auskunft. An welchem Pier liegt die Paloma? Ja, La Paloma, gestern eingelaufen, 8:05 aus Hongkong. Danke. Der dritte Mord. Was ist mit Miss O'Shaughnessy? Habe ich verpasst. Aber sie war dort. Wo? Auf der Paloma. Ist das nicht das Schiff, auf dem es heute Morgen gebrannt hat? Ja. Wurde gerade von der Pier weggeschleppt. Und Miss O'Shaughnessy? Sie ist gestern Mittag an Bord, direkt aus dem Taxi. Der Kapitän war nicht da, heißt Jacoby. Sie hat auf ihn gewartet, um 4 kam er zurück. Von da an bis zum Abendessen sind sie zusammengeblieben, in der Kajüte. Und sie hat mit ihm gegessen. Nach dem Abendessen bekam Jacoby noch 3 andere Besucher. Gutman, Cairo und Wilmer, der Grünschnabel, der dir gestern Gutmans Nachricht überbracht hat. Es ist schwer, irgendwas aus der Mannschaft rauszuholen, aber die 5 bekamen Krach. Naja, um Mitternacht sind sie alle los. Der Kapitän ist seitdem nicht mehr zurück. Und der Brand? Keine Ahnung. Das Feuer wurde am späten Vormittag... Wo ist Spade? Sie wissen... Sam! Schließ die Tür! Ist er... Ja. Müssten wir nicht... Nein! Ehe wir was unternehmen, muss ich es mir gut überlegen. Weit kann er nicht gekommen sein mit den Löchern im Bauch. Mal sehen, was in dem Päckchen ist. Meinen Sie, er ist es? Das werden wir gleich wissen. Wir haben das verdammte Ding. Hallo? Ja. Wer? Oh, ja! Ja? Ja, bleiben Sie doch am Apparat! Hallo? Hallo? Hallo, hallo! Das war Miss O'Shaughnessy. Sie braucht sie. Sie ist im Alexandria. Sie ist in Gefahr. Zuerst muss ich mich um ihn kümmern. Sie müssen zu ihr. Verstehen Sie denn nicht? Er half ihr und man hat ihn umgebracht. Und jetzt ist... Sie müssen zu ihr. Also gut. Sobald ich weg bin, rufst du die Polizei an. Erzähl ihnen, was passiert ist, aber ohne Namen. Du weißt von nichts. Den Anruf habe ich angenommen. Und vergiss das Paket. Erzähl alles, wie es war, aber vergiss das Paket. Ja, ja, ja, Sam. Wissen Sie, wer er ist? Vermutlich Jacoby. Der Kapitän der Paloma. Mr. Spade? Ja? Helfen Sie. Helfen Sie. Samstagabend. Oh, nein, nicht tragen. Ich muss laufen. Laufen. Helfen Sie. Gut, laufen wir. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Jetzt wieder zurück. 1, 2, 3, 4. Und den Kopf hochhalten. Hoch. Ja, so ist gut. 1, 2, 3, 4. Laufen. Das machen Sie prima. 1, 2, 3, 4. Hoch den Fuß und wieder runter. Hoch den Fuß und wieder runter. So ist gut. Und jetzt kehrt. Und links und rechts und links und rechts. Was hat man mit Ihnen gemacht? Betäubt. Die Augen offen halten, weit aufmachen. Gut so. Weit auf. Und weiterlaufen. Weiterlaufen, links und rechts. Und links und rechts. Wer sind Sie? Rhea Goodman. Die Tochter? Ja. Nein. Weiterlaufen. Weiterlaufen. Wo ist Bridget? Nein. Ihnen erzählen. Oh, schlafen. Schlafen. Retten Sie. Bridget? Ja. Ja. Mitgenommen. Burlingame. Oh, 26. Anjo. Oh, beeilen. Sonst zu spät. Wer hat sie hingebracht? Ihr Vater? Ja. Wilma Cairo. Wer hat Jacobi erschossen? Oh, gehen Sie. Gehen Sie. Bleiben Sie wach, bis der Arzt da ist. Davenport, 2020. Notfallstation, bitte. Hallo? In der Suite 12C im Hotel Alexandria liegt ein Mädchen, vermutlich mit Rauschgift betäubt. Klar braucht sie Hilfe. Raten Sie mal, weshalb ich anrufe. Hooper. Ich bin Hooper vom Alexandria. Burlingame, Anshow, Avenue oder Road 26. Halten Sie 3-4 Häuser früher. Geht klar. Da wären wir. Ihre Nummer muss auf der anderen Seite sein. Vielleicht das dritte oder vierte Haus. Lassen Sie den Motor laufen. Vielleicht müssen wir ziemlich schnell weg. Guten Abend, Mr. Spade. Guten Abend, eine Frage. Die Gutmans oben in 12C, sind Sie da? Nein. Ganz sicher? Absolut sicher, Mr. Spade. Da ist übrigens heute Abend etwas Merkwürdiges passiert, im Zusammenhang mit diesen Leuten. Ja? Jemand hat die Notfallstation angerufen und gemeldet, in 12C läge ein krankes Mädchen. Und? Wir haben nachgesehen, es war niemand da. Na, so ein Spaßvogel. Sam, ich dachte schon, du kommst überhaupt nicht mehr. Du hast gewartet. In einem Hauseingang, etwas weiter, die Straße hoch. Schaffst du's oder soll ich dich tragen? Ach, ich bin gleich wieder so weit. Wenn ich mich bloß irgendwo hinsetzen kann. Darf ich hereinbitten? Nun, mein Lieber, wie Sie selbst sehen können, sind wir jetzt alle versammelt. Also lassen Sie uns alle gemütlich Platz nehmen und uns unterhalten. Aber sicher unterhalten wir uns. Hände hoch. Hau ab, mich willst du nicht. Keine Bewegung und halt deine Schnauze. Frag erst mal deinen Boss, ob du mich durchlöchern darfst, bevor sich die Erwachsenen unterhalten haben. Lass ihn, Wilma. Und nimm die Pistole herunter. So ist es doch viel gemütlicher. Sie auch, Cairo. Fabelhafte Schauspielerin, Ihre Tochter. Nicht wahr? Ja, so, das kann sie. Wie schnell können Sie zahlen und den Falken entgegennehmen? Nun, mein Lieber, was das betrifft... Zehn Riesen. Wir hatten über etwas mehr geredet. Stimmt. Aber die Lage hat sich geändert. Sicher, ihr seid jetzt alle zusammen, aber ich habe den Falken. Ich hätte es nicht für notwendig gehalten, Sie daran erinnern zu müssen, Mr. Spade, dass Sie, wenn Sie auch vielleicht den Falken haben mögen, doch absolut in unserer Gewalt sind. Darüber zerbreche ich mir jetzt nicht den Kopf. Auch auf das Geld kommen wir später zurück. Zuerst brauchen wir einen Sündenbock. Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Die Polizei braucht jemanden, dem sie die drei Morde anhängen kann. Zwei Morde. Nur zwei. Ihren Partner hat zweifellos Thursby umgebracht. Na schön, dann nur zwei. Was ändert das? Den Umgang mit der Polizei können wir getrost Ihnen überlassen. Sie werden ganz sicher ohne unsere unsachverständige Hilfe mit diesen Leuten fertig. Wenn wir der Polizei keinen Sündenbock liefern, wette ich 10-1, dass sie früher oder später auf Einzelheiten über den Falken stößt. Und das dürfte Ihnen nicht gerade helfen, ein Vermögen draus zu machen. Geben Sie ihnen einen Sündenbock und sie werden sich für nichts weiter interessieren. Genau das ist ja die Frage. Wird der Sündenbock Sie nicht womöglich auf eine neue Fährte bringen? Geben wir ihm doch den Grünschnabel. Zwei hat er doch wirklich erschossen. Halt's Maul. Außerdem ist er wie geschaffen für diese Rolle. Weiß Gott, mein Lieber, man kann nie wissen, was Sie als nächstes tun oder sagen. Außer, dass es etwas ganz Erstaunliches sein wird. Er ist unser bestes Pferd. Halt endlich dein blödes Maul. Meine Gefühle für Wilma sind ganz wie für einen eigenen Sohn. Das können Sie mir glauben. Aber wenn ich auch nur für einen Moment daran dächte, auf Ihren Vorschlag einzugehen, was in aller Welt sollte Wilma daran hindern, der Polizei auch noch die letzte Kleinigkeit über den Falken und uns alle hier zu erzählen? Wenn es sein muss, können wir dafür sorgen, dass er beim Widerstand gegen seine Verhaftung getötet wird. Was hältst du denn davon, Wilma? Geht's besser? Ist der Mann nicht komisch? Nein, er ist Lust. Nicht komisch. Ich habe Angst. Er ist ein Schwein. Brauchst du nicht. Wie? Wie was? Ja, also wie? Wir sind Ihnen zumindest so viel Höflichkeit schuldig, dass wir Sie auch zu Ende anhören. Also, wie wollen Sie das hindrehen, dass Wilma uns keinen Schaden aber zufügen das kann? Geht doch. Der Bezirksanwalt hier ist wie alle. Von einem zweifelhaften Fall lässt er lieber die Finger, als damit vor Gericht einzubrechen. Um einen Mann todsicher überführen zu können, würde er ein halbes Dutzend genauso schuldige Komplizen laufen lassen, wenn der Versuch, sie alle zu überführen, seinen Fall verwirren könnte. Genau für diese Wahl werden wir ihn stellen. Er wird überhaupt nichts von einem Falken wissen wollen. Alles, was der Grünschnabel ihm erzählt, verwirrt nur seinen Fall, und wenn er seinen Fall klar und sauber halten kann, kriegt er einen Schuldspruch erster Klasse. Ich fürchte, es wird nicht gehen. Es wird ganz und gar nicht gehen. Sie kennen eben Bezirksanwälte nicht. Mit Thursby ist das ganz einfach. Er war ein Killer, genau wie Ihr Grünschnabel. Da gibt's schon mal kein Problem. Halt's Maul! Und wenn er bei Jacoby dieselbe Pistole benutzt hat, werden die Geschosse übereinstimmen und alle werden zufrieden sein. Halt endlich dein blödes Maul! Aber, Wilma, du solltest derartige Dinge nicht so wichtig nehmen. Dann sorgen Sie dafür, dass er mich in Ruhe lässt. Ich mache ihn sonst kalt. Aber Wilma, Ihr Plan, mein Lieber, lässt sich, wie ich schon zu Anfang sagte, nicht umsetzen. Wir wollen nicht mehr darüber reden. Na schön. Ich habe noch einen anderen Vorschlag. Und der wäre? Cairo. Was? Das ist doch... Cairo? Werfen Sie ihnen Cairo hin, klar. Er ist nicht so gut wie Ihr Grünschnabel. Cairo ist nicht der Typ mit dem Finger am Abzug. Außerdem trägt er eine kleinere Pistole als die, mit der Thursby und Jacoby umgelegt wurden. Wir werden uns halt mehr anstrengen müssen. Angenommen... Wir würfen Sie oder Miss O'Shaughnessy der Polizei vor. Wie wär's denn damit? Ihr wollt den Falken. Ich hab ihn. Ein Sündenbock gehört zu meinem Preis. Was Miss O'Shaughnessy betrifft, bin ich durchaus bereit zu diskutieren. Sam. Sie scheinen zu vergessen, dass Sie sich in einer Lage befinden, in der Sie auf überhaupt nichts bestehen können. Meine Herren, wir wollen doch versuchen, unsere Unterredung auf einer freundschaftlichen Basis zu halten. An dem, was Mr. Cairo sagt, ist ja schließlich was dran. Sie müssen... Einen Dreck muss ich. Wenn Sie mich töten, wie kommen Sie da an den Vogel ran? Und wenn Sie es sich nicht leisten können, mich zu töten, womit können Sie mich denn zwingen, ihn auszuliefern? Ich verstehe, was Sie meinen. Das ist eine Haltung, mein Lieber, die sorgfältigste Erwägung von beiden Seiten erfordert. Mr. Gutman, ich muss Ihnen unbedingt... 2-1, Grünschnabel, dass Sie dich gerade verkaufen. Du Schwein, jetzt reicht's. Aber Wilma... Nein, bitte nicht, du tust nicht... Wilma. Am besten, wir legen ihn aufs Sofa. Da haben Sie Ihren Sündenbock. Das gefällt mir gar nicht, mein Lieber. Sie sagen jetzt ja. Oder ich übergebe Sie jetzt alle der Polizei. Also? Sie können ihn haben. Die Hand des Russen. Wir lassen ihn eine Weile ausruhen. Dann übergeben wir ihn der Polizei. Bis er zu sich kommt, sollten wir noch die Einzelheiten festlegen. Tun Sie das nicht, Mr. Gutman. Sie müssen doch einsehen, dass... Wir können es nicht mehr ändern. Wirklich nicht. Also, Cairo, rein oder raus? Was? Wie bitte? Wie lautet Ihre Entscheidung? Hab ich denn? Sie lassen mir ja keine Wahl. Also... Ich mache mit. Gut. 2 Uhr. Den Falken kann ich nicht vor, sagen wir, 8 besorgen. Wir haben also massenhaft Zeit, alles zu arrangieren. Mir ist gerade durch den Kopf gegangen, dass es für alle Beteiligten am besten wäre, wenn wir uns nicht aus den Augen verlören, bevor unsere Transaktion über die Bühne gegangen ist. Sie haben den Umschlag? Miss O'Shaughnessy hat ihn. Ja, ich habe ihn. Ich habe ihn aufgehoben. In Ordnung, behalt ihn erstmal. Wir brauchen uns nicht aus den Augen zu verlieren. Ich kann den Falken herbringen lassen. Ausgezeichnet. Im Austausch gegen die $10,000 und Wilma geben Sie uns den Falken. Und 1 bis 2 Stunden Vorsprung. Lassen Sie uns jetzt die Einzelheiten festlegen. Warum hat er Thursby erschossen? Und warum, wo und wie Jacoby? Also, mein Lieber, das können Sie nicht von uns erwarten. Offensichtlich haben Sie vergessen, dass Sie uns versichert haben, die Sache wäre ganz einfach. Ich glaube nicht, dass... Was Sie beide glauben, spielt nicht die geringste Rolle. Dafür ist es jetzt zu spät. Also, warum hat er Thursby erschossen? Thursby war Killer und Miss O'Shaughnessys Verbündeter. Wir wussten, wenn wir ihn aus dem Weg räumen, würde das Miss O'Shaughnessy vielleicht dazu bringen, sich zu überlegen, ob es nicht doch das Beste wäre, ihre Meinungsverschiedenheiten mit uns gütlich beizulegen. Dass er den Falken hat, haben Sie nicht geglaubt? Nicht einen Augenblick lang. Wir hatten den Vorteil, Miss O'Shaughnessy viel zu gut zu kennen. Sie haben nicht zuerst versucht, einen Handel mit ihm zu schließen? Aber natürlich. Ich selbst habe an jenem Abend mit ihm gesprochen. Wilma ging zu seinem Hotel, hörte, dass Thursby fortgegangen war und wartete draußen auf ihn. Ich nehme an, Thursby kehrte unmittelbar nach der Ermordung ihres Partners zurück. Wilma brachte ihn zu mir. Wir konnten nichts mit ihm anfangen. Er hielt absolut loyal zu Miss O'Shaughnessy und war durch nichts abzubringen. Nun ja, Wilma ist ihm dann auf dem Rückweg zum Hotel gefolgt und hat's getan. Klingt plausibel. Nun zu Jacoby. Jacobys Tod ist allein Miss O'Shaughnessys Schuld. Was? Erzählen Sie. Wie Sie wissen, trat Mr. Cairo mit mir in Verbindung. Wir erkannten sofort den beiderseitigen Vorteil aus einer Zusammenlegung unserer Kräfte. Cairo ist ein Mann von rascher Auffassungsgabe. Er las an jedem Morgen in der Zeitung die Meldung von der Ankunft der Paloma und erinnerte sich, in Hongkong gehört zu haben, dass man Jacoby und Miss O'Shaughnessy zusammen gesehen hatte. Er erriet sogleich, was geschehen sein musste. Sie hatte Jacoby den Vogel gegeben, um ihn hierher zu bringen. Jacoby wusste natürlich nicht, worum es sich handelt. Dazu ist Miss O'Shaughnessy viel zu diskret. Mr. Cairo, Wilmer und ich statteten also Captain Jacoby einen Besuch ab und hatten das Glück, bei dieser Gelegenheit auch gleich Miss O'Shaughnessy anzutreffen. Es wurde eine in mancher Hinsicht schwierige Konferenz, aber bis Mitternacht hatten wir Miss O'Shaughnessy endlich zu einer Vereinbarung überreden können. So dachten wir wenigstens. Wir verließen das Schiff und machten uns auf den Weg zu meinem Hotel. Unterwegs sind Sie, der Kapitän und der Falke, uns einfach zwischen den Fingern durchgerutscht. Ein kleines Meisterstück. In Ordnung. Wie hat er ihn umgebracht? Den ganzen Tag sind wir durch die Stadt. Heute am späten Nachmittag haben wir sie entdeckt. Zuerst waren wir nicht sicher. Wir wussten lediglich, dass wir vor Miss O'Shaughnessys Apartment standen. Wir klingelten. Sie fragte uns durch die geschlossene Tür, wer wir seien, und nachdem wir es ihr gesagt hatten, hörten wir, wie ein Fenster geöffnet wurde. Wilmer eilte so schnell er konnte die Treppe runter ums Haus herum zur Feuerleiter an der Rückseite. Als er in den Durchgang einbog, stieß er mit Jacoby zusammen, der mit dem Falken unter dem Arm davonrannte. Keine einfache Situation für Wilmer, aber er handhabte sie so gut wie unter diesen Umständen möglich. Er schoss auf Jacoby. Mehr als einmal. Aber Jacoby war zu zäh, um zu fallen oder zumindest den Falken fallen zu lassen. Wilmer sah einen Polizisten die Straße heraufkommen, er musste also aufgeben. Inzwischen hatte Miss O'Shaughnessy Mr. Cairo und mir die Tür geöffnet, nachdem sie das Fenster hinter Jacoby geschlossen hatte. Und sie, wir überredeten sie, ja, das ist der richtige Ausdruck, uns zu verraten, dass die Jacoby gebeten hatte, den Falken zu ihnen zu bringen. Wir hielten es für unwahrscheinlich, dass er es so weit schaffen würde, aber es war unsere einzige Chance, und so überredeten wir Miss O'Shaughnessy noch einmal, uns ein wenig unter die Arme zu greifen. Wir überredeten sie, ihr Büro anzurufen und sie wegzulocken, ehe Jacoby käme. Unglücklicherweise hatte es zu lange gedauert, bis wir Miss O'Shaughnessy überzeugt hatten. Was ist hier? Überzeugt hatten, mit uns zusammenzuarbeiten. Hör zu, Kleiner. Bleib, wo du bist, sonst gibt's was auf die Glocke. Setz dich hin und halt dein Maul. Ja, Wilmer, es tut mir schrecklich leid, dich zu verlieren. Und du sollst wissen, dass ich dich nicht mehr lieben könnte, wenn du mein eigener Sohn wärst. Aber, weiß Gott, wenn man einen Sohn verliert, ist es möglich, einen neuen zu bekommen. Einen Malteser Falken gibt es nur einmal. Siehst du mal nach, was du in der Küche für uns findest. Kaffee wäre auch nicht schlecht. Ja. Einen Augenblick nur, meine Liebe. Wollen Sie nicht den Umschlag lieber hier im Zimmer lassen? Was meinst du, Sam? Er gehört noch immer ihm. Setzen Sie sich drauf, wenn Sie Angst haben. Sie missverstehen mich. Ein Geschäft, mein Lieber, sollte streng geschäftlich durchgeführt werden. Jetzt zum Beispiel sind nur noch 9 Scheine da. Nun? Ich weiß nicht, Sam. Das will ich genauer wissen. Wir gehen ins Badezimmer. Ich hab den Schein nicht. Das glaube ich ja auch nicht, aber ich muss es wissen. Zieh dich aus. Mein Wort genügt dir nicht. Nein, zieh dich aus. Das tue ich nicht. Na schön, dann gehen wir wieder rüber und ich lass dich ausziehen. Das würdest du tun. Ich muss wissen, was mit dem Schein passiert ist. Verstehst du denn nicht? Wenn du mich dazu zwingst, tötest du etwas in mir. Davon verstehe ich nichts. Zieh dich aus. Danke, jetzt bin ich ganz sicher. Das hättest du mir nicht antun dürfen. Ich habe den Schein nicht gefunden. Also haben Sie ihn verschwinden lassen. Ich habe den Schein verschwinden lassen? Geben Sie es zu, oder muss ich Sie filzen? Weiß Gott, mein Lieber, ich glaube, Sie brächten das fertig. Sie haben ihn verschwinden lassen. Ja. Ich muss sagen, Sie haben diese Prüfung mit Glanz und Gloria bestanden. Nie wäre es mir eingefallen, dass Sie der Wahrheit auf so einfache und direkte Weise auf den Grund gehen. Wie steht's mit der Verpflegung? Kommt gleich. In der Zwischenzeit können wir über das Geld reden. Ja, herzlich gern. Aber ich kann Ihnen von vornherein sagen, dass ich keinen Cent mehr als diese 10.000 locker machen kann. 20. Ich würde sie Ihnen mit Freuden geben, aber 10.000 Dollar sind alles, was ich aufbringen kann. Auf mein Ehrenwort. Geben Sie her. Tut mir leid, gehe ich aus dem Bett. Ja, sehr. In unserem Schließfach liegt ein Briefumschlag. Genau, auf der Hauptpost. Da drin ist ein Gepäckschein, Gepäckaufbewahrung Picnic Station. Ja, das Paket von gestern. Hol es bitte ab und bring's zu mir. Ja, ich bin zu Hause. Und beeil dich. Ja, danke. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich Sie zur Tür begleite. Nicht das Geringste. Endlich, nach 17 Jahren. Wer ist es? Aber wir wollen uns Gewissheit verschaffen. Das ist eine Fälschung! Na schön, nun hast du deinen Spaß gehabt und nun raus mit der Sprache. Nein, Sim, das ist der, den ich von Kemidov geholt habe. Ich schwöre. Das stimmt. Das stimmt. Es war der Russe. Ich hätte es wissen müssen, was für Narren hat er aus uns gemacht. Sam, ich was haben Sie verpatzt, Sie mit Ihrem blöden Versuch, ihm den Vogel abzukaufen? Damit hat er gewusst, dass er wertvoll ist. Kein Wunder, dass wir so wenig Mühe hatten, ihn zu stehlen. Kein Wunder, dass er mich um die ganze Welt geschickt hat, den Vogel zu suchen. Sie fetter Narr! Also, mein Lieber, was schlagen Sie vor? Sollen wir weiter hier herumstehen, Tränen vergießen und uns gegenseitig beschimpfen? Oder sollen wir nach Konstantinopel? 17 Jahre habe ich mich bemüht, ihn zu bekommen. Wenn ich noch ein weiteres Jahr damit verbringen muss, ist das ein zusätzlicher Zeitaufwand von lediglich 5 15/17%. Ich gehe mit Ihnen. Ich muss Sie um den Umschlag bitten, mein Lieber. Ich habe meinen Teil der Vereinbarung eingehalten. Sie haben Ihren Vogel bekommen, tut mir leid. Wir haben alle Pech gehabt, mein Lieber. Und ich sehe nicht ein, warum einer von uns das allein ausbaden sollte. Kurz gesagt, mein Lieber, ich muss Sie bitten, mir meine $10,000 zurückzugeben. Ein Riese. Damit sind meine Auslagen und meine Zeit beglichen. Sie sind ein Mann ganz nach meinem Geschmack. Ein Mann mit vielen Talenten und einem wachen Verstand. Und deshalb können wir uns mit der absoluten Sicherheit verabschieden, dass Sie die Einzelheiten unseres kleinen Unternehmens nicht ausplaudern werden. Ich bin auch überzeugt, dass Sie jetzt auch ohne Sündenbock mit der Polizei zurechtkommen werden. Adieu. Davenport, 2020, Detective Büro, Sergeant Paulhaus, bitte. Hallo, Tom. Ja, hier ist Sam. Ich hab was für dich. Ja, eine ganze Menge. Also, Thursby und Jacoby sind von einem Jungen namens Wilmer Cook erschossen worden. Ja, Wilmer Cook. Erklär ich dir alles später. Cook arbeitet für Casper Gutman. Sie wohnen im Alexandria, Suite 12C. Sie wollen abhauen, also mach dich auf die Socken. Ja. Ja, ich bin zu Hause. Wenn sie dich aufhängen. Wenn sie geschnappt sind, werden sie reden. Über uns. Wir sitzen auf Dynamit. Und uns bleiben nur noch Minuten, uns auf die Polizei vorzubereiten. Erzähl mir jetzt alles, schnell. Gutman hat ihn nach Konstantinopel geschickt. Ja. Dort habe ich Kairo kennengelernt und ihn gebeten, mir zu helfen. Dann haben wir... Moment. Du hast Kairo gebeten, Kemidov den Vogel auszuspannen? Ja. Für Gutman? Wir dachten, wir beschaffen ihn für uns selbst. Und dann? Ja, dann bekam ich Angst, dass Kairo nicht fair spielt und deshalb habe ich Thursby engagiert. Weiter. Ja, nun, wir haben den Vogel geschnappt und sind nach Hongkong. Mit Kairo? Wir ließen ihn in Konstantinopel zurück. Im Gefängnis. Wegen einer Scheckgeschichte. Die du eingefädelt hattest? Ja. Schön. Dann bist du mit Thursby und dem Vogel nach Hongkong. Ja, und dann, Ich wusste ja nicht, ob ich ihm trauen kann. Jedenfalls traf ich Captain Jacoby und gab ihm den Vogel. Und dann habt ihr einen Schnelldampfer genommen. Was dann? Dann hatte ich Angst vor Gutman. Ich hatte Angst, dass er mich findet oder Floyd kauft. Das ist gelogen. Du hattest Thursby im Sack und das wusstest du auch. Gegen Frauen war er einfach machtlos. Das geht einwandfrei aus seinen Akten hervor. Reingelegt haben ihn immer nur Frauen und einmal ein Hammel, immer ein Hammel. Du hast ihm gesagt, dass er beschattet wird. Ich hab's ihm gesagt, ja. Ich dachte, er kriegt Angst und verschwindet aus der Stadt. Nicht einen Augenblick habe ich gedacht, dass er ihn einfach so niederschießt. Wenn du das gedacht hast, hast du sogar recht gehabt. Thursby hat Miles nicht erschossen. Was? Miles hatte nicht viel Grips. Aber er war genauso dumm, wie er es verkraften konnte. Er hatte zu viel Erfahrung als Detektiv, um sich von einem Mann, den er beschattet, in eine Sackgasse locken zu lassen, mit zugeknöpftem Mantel, die Kanone fest in der Hüfttasche. Aber mit dir, mein Engel, wenn du ihn gebeten hättest, mit dir in die Sackgasse zu gehen, wäre er mit dir auch gegangen, er hätte sich die Lippen geleckt und dann hättest du im Dunkeln so dicht vor ihm stehen und ihn durchlöchern können, wie du wolltest. Sam, das ist nicht dein Ernst. Du weißt, warum hast du ihn niedergeschossen? Ich hab nicht... Du hast Miles und mich gebeten, uns selbst um deinen Fall zu kümmern. Du wolltest sicher sein, dass der Beschatter jemand ist, den du kennst. Und der dich kennt, damit er mit dir geht. Du hast dir die Kanone vorher von Thursby geben lassen. Du hattest bereits seit Tagen dein Apartment im Coronet gemietet. Ja, stimmt, Sam. Ich kann dir nicht ins Gesicht sehen und es dir sagen. Du hast gedacht, Floyd greift ihn an. Und einer von beiden beißt ins Gras. Erwischte Thursby, bist du ihn los. Erwischte Miles, wird Floyd geschnappt und aus dem Verkehr gezogen. Richtig so? Ungefähr so. Und als du gemerkt hast, dass Thursby Miles gar nichts tun will, hast du dir seine Kanone besorgt und es selbst gemacht. Stimmt's? Ja, aber nicht genau. Und dann hast du gehört, dass Thursby umgelegt wurde. Und da hast du gewusst, dass Gutman hinter dir her ist. Und deshalb brauchtest du einen neuen Beschützer. Und deshalb bist du zu mir richtig. Ja, aber nicht nur deshalb. Ich wusste doch vom ersten Augenblick an, als ich dich sah. Naja, wenn du Glück hast, bist du in 20 Jahren wieder raus aus St. Quentin und kannst zu mir zurück. Sam. Ich hoffe, mein Schatz, dass sie dich nicht aufhängen an deinem süßen, schlanken Hals. Sam, du hast nur mit mir gespielt. Nur so getan, als ob. Du liebst mich gar nicht? Du bist mit mir ins Bett, um meinen Fragen zu entgehen. Du hast mich gestern reingelegt mit deinem gedrückten Hilferuf. Du bist gestern Abend mit ihnen hierher, hast auf mich gewartet und mich zu ihnen geführt. Als die Falle zugeschnappt hat, hast du in meinen Armen gelegen. Ich hätte mich nicht mal wehren können. Du lügst! Jetzt lügst du! Wenn du sagst, dass du trotz allem nicht weißt, dass ich dich liebe, lügst du! Na und? Lass mich jetzt gehen. Nein. Wenn ich dich nicht der Polizei übergebe, bin ich selbst dran. Nicht einmal das willst du für mich tun? Warum tust du mir das an? Bestimmt hat dir Miles viel bedeutet. Miles war ein Arsch. Du wirst mich nie verstehen. Ich versuch's noch einmal. Wenn der Partner eines Mannes ermordet wird, muss dieser Mann etwas tun. Egal, ob er ein Arsch war, er war sein Partner. Wir befinden uns nämlich zufällig in der Detektivbranche. Und wenn einer aus der Branche ermordet wird, ist das schlecht fürs Geschäft, wenn der Mörder damit durchkommt. Ich bin Detektiv. Und wenn man von mir erwartet, Verbrecher aufzuspüren und sie laufen zu lassen, dann ist das so, als ob man von einem Hund verlangt, ein Kaninchen zu fangen und es wieder laufen zu lassen. Das ist nicht dein Ernst. Du kannst doch nicht so... Ich bin noch nicht fertig. Viertens. Egal, was ich jetzt tue, ich kann ihn nicht laufen lassen, ohne mich selbst an den Galgen zu liefern. Fünftens. Wenn ich dir vertraue und damit durchkomme... Hast du was gegen mich in der Hand, was du jederzeit gegen mich ausspielen kannst, wann immer es dir passt? Sechstens. Da ich ja auch was gegen dich in der Hand habe, kann ich nie sicher sein, ob du nicht auch mir eines Tages ein Loch in den Bauch schießt. Siebtens. Mir wird schon bei dem Gedanken schlecht, dass es auch nur eine Möglichkeit von 1 zu 100 geben könnte, dass du mich verarschst. Und achtens. Oh, es reicht schon. All das liegt auf der einen Seite der Waagschale. Und was haben wir auf der anderen? dass du mich vielleicht liebst. Und dass ich dich vielleicht liebe. Aber du weißt doch, ob du mich liebst. Mal angenommen, ich liebe dich, was dann? Einen Monat später ist es vielleicht schon vorbei. Ich kenne das. Und was dann? Sam. Hör zu. Wenn du das alles nicht kapierst, vergiss es. Dann sag ich so. Ich werde es nicht tun. Weil alles in mir sagt, hol's der Teufel, scheiß auf die Folgen, tu's. Und weil... Hol dich der Teufel. Du genau damit bei mir gerechnet hast. Genau. Wie bei den anderen. Sieh mich an, Sam. Und sag mir jetzt die Wahrheit. Hättest du mir das angetan, wenn der Falke echt gewesen wäre? Und du dein Geld bekommen hättest? Hallo, Tom. Hallo, Lieutenant. Habt ihr sie? Wir haben sie. Prima. Hier habt ihr noch eine. Sie hat Miles umgebracht. Drin sind noch ein paar Beweise, ein paar Kanonen, 1000-Dollar-Schein, mit dem ich bestochen werden sollte. Gutman ist tot. Wilmer Cook war gerade damit fertig, ihn zu durchlöchern, als wir hinkamen. Darauf hätte er eigentlich gefasst sein müssen. Morgen, mein Engel. Stimmt das, was in den Zeitungen steht? Was in den Zeitungen steht, stimmt. Aber was war denn mit deiner weiblichen Intuition? Hast du ihr das umgetan, Sam? Dein Sam ist Detektiv. Sie hat Miles umgelegt. Einfach so. Nein. Fass mich jetzt nicht an. Bitte. Ich weiß ja, dass du recht hast. Aber fass mich jetzt nicht an. Nicht jetzt. Alva ist drin. Ja, schön. Der Malteser-Falke. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Dashiell Hammett. Aus dem Amerikanischen von Peter Naujak. Zweiter und letzter Teil. Es sprachen Sam Spade, Dieter Laser, Bridget O'Shaughnessy, Susanna Fernandez-Genevra, Joel Cairo, Jens Wawracek, Effie Perrine, Sascha X, Kasper Gutman, Peter Fricke, Wilmer Cook, Benjamin Reding, Lieutenant Dundee, Hans-Jürgen Gerd, Detective Sergeant Pollhaus, Peter Dirschauer. Ruya Gutman, Sabine Niethammer. Taxifahrer, Götz Argus. Luke, Gerd Andresen. Kapitän Jacobi, Klaus Spürkel. Portier, Andreas Serda. Und Sprecher, Matthias Brüggemann. Ton, Roland Seiler. Technik, Regine Schneider, Regieassistenz Birgit Kehrer, Musik Gerd Bessler. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Produktion Südwestfunk, Hessischer Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk aus dem Jahr 1996.